1. Jesus erklärt seinen Jüngern, dass Anstoß unvermeidbar sind, doch warnt vor demjenigen, der sie verursacht. 2. Es wäre für ihn besser, wenn ihm ein Mühlstein am den Hals gelegt und ins Meer geworfen wird, als dass einen dieser Geringen zum Stolpen bringt. 3. Achtet auf euch selbst, wenn euer Bruder sündigt, weist ihn zurecht, und wenn beruht, vergebt ihm. 4. Selbst wenn siebenmal am Tag gegen dich sündigt und siebenmal zu dir zurückkehrt, ruhig zu sagen, sollst du im Vergeben. 5. Die Apostel beten den Herrn, vermehr unseren Glauben. 6. Der Herr erwidert, hattet Glauben, der so klein wie ein Senfkorn ist, so konntet zu diesem Mal Bierbaum sagen, entwurzel dich und verpflanz dich ins Meer. Und erwird euch gehorchen. 7. Wovon euch hat einen Diener, der auf dem Feld flatt oder scharf hütet, und sagt zu ihm, wenn vom Feld kommt, komm sofort und setz dich zum Essen. 8. Sagt nicht viel mehr zu ihm, bereite mir das Essen zu, bedien mich, bis ich gegessen und getrunken habe, erst dann darfst du selbst essen und trinken. 9. Dankt man dem Diener etwa dafür, das getan hat, was ihm befohlen wird. 10. Ibenso sollt euch, wenn als getan hat, was euch befohlen wird, sagen, wer sind unnutz Diener, wer haben lediglich unsehr flicht erfüllt. 11. Als Jesus nach Jerusalem reist, durch querte das Gebiet zwischen Samaria und Galila. 12. Als ein Dorf erregt, begegneten in sein Aussatzige Manner, die in einiger Entfernung standen. 13. Sie riefen laut, Jesus, Meister, hab erbarmen mit uns. 14. Als Jesus sie sah, befahl ihnen, getten seit euch den Priestern. Und warend sie jingen, wurden sie geheilt. 15. Einer von ihnen jedoch, als bemerkt, dass geheilt war, kurtiam und lobte Gott mit lauter Stimme. 16. Viel vor Jesus auf sein Angesicht und dankte ihm, dieser Mann war ein Samariter. 17. Jesus fragte daraufhin, sind nicht sein geheilt worden? Wo sind die anderen nun? 18. Hat sich niemand gefunden, der zurückkehrt, im Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremden. 19. Dann sagte zu ihm, steh auf und geh, dein Glaub hat dich gerettet. 20. Als die Pharisäer in fragten, wann das Reich Gottes kommen wird, antwortete ihnen, dass es nicht auffällig erscheinen wird. 21. Man wird auch nicht sagen, sieh, hier ist es. Oder, dort ist es. Denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. 22. Dann sagt zu seinen Jüngern, des wer den Tage kommen, und denen euch danach seinen Wordet, einen der Tage des Menschensohns zu sehen, doch Wordet in nicht erleben. 23. Und wenn man euch sagt, sieh, hier ist Oder, sieh, dort ist dann folgt dem nicht. 24. Denn wie der Blitz auflugtet und den Himmel von einem und zum anderen erhält, so wird es auch mit dem Menschensohn und seinem Tag der Offenbarung sein. 25. So ist jedoch muss leiden und von dieser Generation verworfen werden. 26. Und wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohns sein. 27. Die Menschen aßen und tranken, heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag und dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und all vernichtet. 28. Ebenso geschah es in den Tagen Lots, die Menschen aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. 29. Doch in dem Tag, als Lot aus Sodom wegging, regnet es fuhr und schwefel vom Himmel und vernichtet all. 30. Genauso wird es in dem Tag sein, und dem der Menschensohn offenbart wird. 31. Und jenem Tag soll, wer sich auf dem Dach befindet und sein Besitz dummer im Haus hat, nicht hinabsteigen sie zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll sich ebenfalls nicht umdrehen, etwas von dem Zurück zu holen, was zurückgelassen hat. 32. Denkt an Lot's Frau. 33. Wer sein Leben zu bewahren versucht, wird es verlieren, wer es aber verliert, wird es bewahren. 34. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei Personen in einem Bett liegen, die ein Wort genommen und die andere zurückgelassen werden. 35, zwei Frauen werden gemeinsam getraut malen, die ein Wort genommen die. Anders sie rückgelassen werden. 36, zwei Männer werden auf dem Feld sein, der ein Wort genommen und der anders sie rückgelassen werden. 37, sie fragten ihn, wo, her? Und antwortet ihnen, wo das ist, die versammeln sich auch die Geier.